Ja, Mann, ich immer nach unten schauen. Ich kann diese Scheiß nicht glauben und kein von euch mehr vertrauen. Du hast diese Scheißangst, alles wieder zu verlieren. Also machst du dir Gedanken, auf wen kannst du jetzt erzielen? Du willst hier mehr, Mann, du willst auf die große Leinwand. Glaub an dich und du schaffst es, bleib an diese Sache dran. Du willst hier groß rauskommen und du willst den Sachen packen. Streng dich an, bleib daran und du wirst diese Scheiße schaffen. Du willst hier groß rauskommen und du flehst hier Gott dafür an. Nein, mach das nicht, du musst dran glauben und dann schaffst es, Mann. Lass dich nicht bremsen, zieh dein Ding alleine durch. Scheiß auf deine Angst, deine Wut und deine Scheißfurcht. Du wirst hier echt verrückt, weil alle auf dich einreden. Du musst das verstehen, du musst deinen Weg jetzt alleine gehen. Scheiß nicht auf die anderen, aber lass sie einfach reden. Ihre Worte sind nichts für dich, sie sollen ihr Leben ruhig weiterleben. Homie, Mann, du weißt, du kannst echt nicht mehr weiter. Du bist nicht mehr wie früher dieser Nummer 1 Fighter. Du wolltest immer mehr und das war dein echtes Ende. Es kommt um die Ecke, der Mann mit der schwarzen Sense. Du denkst, Mann, du könntest so viel Hass ertragen. Nein, was ist das? Das ist Rap, ich werde die Schuld mit betragen. Was ist los, Mann? Denkst du, wenn du alles behältst, dass die Welt denn sagt Hallo? Nein, du Idiot, das fick dich doch selbst. Mann, du stehst jetzt da auf dieser scheißschiefen Bahn und du kommst nicht klar, weil es hat dir alles leid getan. Ach Mann, komm, mein Homie, und sag auf Wiedersehen, denn unser Leben wird sich trennen, ich muss jetzt meinen Weg gehen. Ich geh jetzt meinen Weg, bei dir, Homie, kommen die Tränen, weil dein scheiß Leben wird schlechter, es regnet weißer Regen. Ja, weißer Regen tropft auf deinen Kopf und du guckst gleich nach oben. Du fragst dich irgendwie, wird das Leben sich noch lohnen? Du liegst hier auf dem Boden und dein Herz tut lieber krass weh. Du weißt nicht, was das ist, du siehst nur noch hier weißen Schnee. Du glaubst ans Leben nicht mehr, das war jetzt deine Grenze. Dein Leben ist vorbei, jetzt kommt die schwarze Sense. Homie, Mann, du weißt, du kannst echt nicht mehr weiter. Du bist nicht mehr wie früher dieser Nummer 1 Fighter. Du wolltest immer mehr und das war dein echtes Ende. Es kommt um die Ecke, der Mann mit der schwarzen Sense.